Der geistliche Präses lässt es sich nicht nehmen, seinen Gefolgsleuten in den Kongregationsversammlungen Weisungen zu erteilen, wie die Zeit sie nötig macht. Darunter kann alles Mögliche verstanden werden, zum Beispiel Weisung für politische Wahlen, für den politischen und wirtschaftlichen Kampf gegen Andersdenkende und Befehle zum Besuch der Katholikentage und so weiter und so weiter. Der Präses wird sich den Präfekten und die Mitglieder des Rates, soweit das für die einzelnen Sodalitäten möglich ist, aus der Schar derjenigen Weltlichen aussuchen, die in Jesuitenkollegien oder in Sacré-Cœur-Anstalten ausgebildet sind. Diese stehen ihm auch für Versammlungen aller Sodalitäten als besonders geeignete Redner und Prunkstücke zur Verfügung. Sie können Jesuitengeist so noch unauffälliger den Kongregationisten beibringen. Der Präses hat seine Kongregation mit dem gleichen kriegerischen Geist für die Zwecke des Jesuitenordens zu erfüllen, der den Orden selbst beseelt. Jesuit Löffler schreibt, Zitat, »Nach einem kurzen Gebet zur Himmelskönigin für die eigenen und allgemeinen Anliegen erhebt sich ein Gesang, aber ein Gesang wie das Tosen vieler Wasser. Es ist wie ein Nachhall der großen alten Paradiesprophezeiung, sie wird dir den Kopf zertreten, die in jedem Augenblick der Zeit sich wie ein Gebirgsdonner in irgendeinem Punkte der Kirche Gottes bricht. Es ist wie das Zusammenschlagen der Speere und der Schilde von tausend streitbaren Mannen, die dem König huldigen, die die Schlacht künden. Das Tagewerk der Woche kann beginnen in Werkstatt, Atelier, Kontor, Büro. Zitat Ende. Überall sollen die Kongregationisten eindringen, überall hineinschwärmen und überall gegen Ketzer und Heiden kämpfen und ertötend wirken. Damit dies alles planmäßig geschieht, sind sie zu einem gut regierten und straff geleiteten Staat im Staate zusammengefasst. Zitat, das macht sie so gefährlich für den Feind, Zitat Ende, meint ein Jesuit. Die Zahl der Mitglieder in allen Ländern zählt über 7 Millionen. Ein dichtes Netz von Kongregationen bedeckt auch Deutschland. Sie bilden für den Jesuitengeneral eine Propaganda- und Kampfesmacht, aber auch ein Heer von Spionen und Geheimmeldern, wie sie anderen überstaatlichen Mächten nicht zur Verfügung stehen. Besonders zu beobachten ist das Eindringen des Jesuitengenerals mittels der marianischen Kongregationen in das wirtschaftliche und politische Leben der Völker. Die Berufsorganisationen haben nach außen hin den harmlosen Zweck, Zitat, den einzelnen Kongregationisten in seinem Berufe zu fördern und zu schulen und die Mitglieder, die mit inneren und äußeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben, durch Rat und tatkräftige Hilfe zu unterstützen. Zitat Ende. Der Kongregationist hat, ebenso wie der Freimaurer, die Pflicht, den Genossen zu unterstützen, und zwar unter Beiseiteschieben aller derjenigen, die nicht Mitglieder der marianischen Kongregationen sind. Die Tätigkeit der Berufs- und Standessodalitäten und Kongregationen richtet sich also in ihrer Auswirkung im Staats-, wie im Gemeinde-, im öffentlichen- wie im privaten Leben gegen alle Katholiken, die nicht einer Kongregation angehören und nicht unter ihrem Einfluss stehen und vor allem aber natürlich gegen die Ketzer und Heiden. Der Jesuitengeneral meint, dass ein solch einheitliches Zusammenschließen von Berufsgenossen eine Voraussetzung für eine schlagfähige Armee von Gottesstreitern und die wirtschaftliche Sicherstellung jedes einzelnen Gottesstreiters ein gutes und nützliches Ding ist. Wir haben es hier also unter Vorgabe religiöser Ziele, wie bei der Freimaurerei und den Juden, mit einem Chavrus-System wirtschaftlicher Begünstigung einzelner Gruppen unter Benachteiligung der Masse des Volkes von allerschlimmster Art zu tun. Jeder gesunde Wettbewerb wird durch ein solches Chavrus-System unmöglich gemacht, ebenso wie ein Heraufarbeiten von freien Mitgliedern des Volkes, die sich nicht in ihrer Gesinnung und in ihrem Glauben knebeln lassen wollen. Da Wirtschaft und Politik nicht getrennt werden können, so bilden die Kongregationen auch eine bedeutende politische Macht. Die Ringbildung, die in solchem Chavrus-System ihre Grundlage findet, stärkt naturgemäß wiederum die wirtschaftliche und politische Macht der Leiter dieses ganzen Systems, in diesem Fall des Jesuitengenerals, in dem betreffenden Lande. Die Pflicht des Kampfes gegen die Ketzer und Heiden bedingt natürlich im Besonderen, dass die Mitstreiter des Jesuitengenerals sie planmäßig aus allen Berufen und aus gesicherten wirtschaftlichen Stellungen, selbst in Orten mit katholischer Minderheit, verdrängen und ihnen hierdurch die Möglichkeit der Familiengründung und der Aufzucht andersgläubigen Nachwuchses nehmen. Breit und tief ist das Kriegsheer des Jesuitengenerals in die Völker eingeschwärmt. Sie sind sich über das Wesen solch ungeheuerlichen Vernichtungskampfes unter der Fahne des Kreuzes nur allzu sehr im Unklaren. In allen Völkern mit römisch-gläubigen Volksteilen haben die Mitglieder der marianischen Kongregationen den größten Einfluss. Das Spanien des Diktators Primo de Rivera ist bereits Kongregationsstaat.